Bitte gib, oh gib mir Zitrone. Bitte gib, oh gib mir Zitrone. Gib mir doch Vita Vita Mona. Gib mir doch, oh gib mir Hormone. Beiß sie, drück sie. Gib mir, press sie, aber gib mir Zitrone. Gib mir Zitrone. Gib mir Zitrone.